Nein, ganz sicher ist wirklich das nicht. Das zeigt allein schon die Durchschnittsnote, die eben die Schüler den Lehrern in Deutschland gegeben haben. Mit 2,7 werden die dort relativ gut bewertet. Und im Gegensatz zu den ganzen PISA-Diskussionen und was es sonst so gibt, kann man sagen, Deutschland-Schüler sind eigentlich ganz zufrieden mit ihren Lehrern. Und es ist im Gegenteil gar nicht so, dass die da irgendwelche Lehrer runterbewerten wollen. Es ist manchmal so, dass Lehrer versuchen, sich selber hochzubewerten mit Einsen, damit sie besser dastehen. Aber wir haben mittlerweile Mechanismen entwickelt, die sowas auch verhindern. Können Sie auch verhindern, dass schlechte Schüler vielleicht ihre Rachegelüste für vermeintlich ungerechte Noten bei Ihnen dann loswerden? Ja, also das sind immer natürlich die Vorwürfe, die auch aus dem Lehrerlager kommen, dass dann einzelne schlechte Schüler was manipulieren. Dass wenn ein Schüler der Meinung ist, ein Lehrer ist nicht gut, ist schlecht, dann kann er ihn auch schlecht bewerten. Aber das wird natürlich auch immer dadurch relativiert, dass wir nicht einzelne Noten anzeigen, sondern es wird eine Gesamtnote gegeben. Die wird erst ab 10 Bewertungen angezeigt. Und je mehr Leute mitmachen, desto aussagekräftiger wird dieser Trend. Und von daher werden da einzelne Noten nicht so ins Gewicht schlagen. Also es kommt durchaus vor, dass sich eine Klasse gegen einen besonders unbeliebten Lehrer zusammenschließt und dann schlecht benotet bei Ihnen bei spickmich.de. Nein, das können wir auch so nicht beobachten. In der Tat ist es so, wenn ich nochmal zurückverweisen darf auf die Durchschnittsnote von 2,7, das ist eine Standardnormalverteilung. Da sehen Sie, es gibt einige sehr gute, einige wenige sehr schlechte und der große Mittelbau sind einfach gute Lehrer, von denen es halt sehr viele in Deutschland gibt. Aber wenn jetzt eine Klasse insgesamt sagt, ein Lehrer ist schlecht, zum Beispiel 40 bis 80 Schüler, das haben wir auch sagen, dieser Lehrer wird durchschnittlich mit 4,2 bewertet, dann ist es kein Verbünden, sondern ist vielleicht dieser Lehrer einfach nicht so gut und kommt nicht so gut an. Und dann ist unserer Meinung nach eher wichtig, dass der Lehrer sagt, okay, was passiert da, was ist da los? Und vielleicht auch mal seine Art der Arbeit hinterfragt, denn das ist dann kein Verbünden, sondern dann hat er echt ein Problem. Haben Sie das schon erlebt, Herr Keller, dass sich Lehrer tatsächlich aufgrund ihrer Noten bei spickmich.de ihr Verhalten, ihren Unterricht tatsächlich ändern? Absolut. Und das zeichnet dann auch wieder einen guten, souveränen Pädagogen aus. Es gibt zum Beispiel einen Physiklehrer, der mir neulich erst geschrieben hat, er hat gesehen, dass auf spickmich.de nicht so gut abschneidet, hat dann, was sehr gut ist, Fragebögen ausgeteilt in der Klasse und gefragt, okay, was stört euch denn wirklich jetzt außerhalb dieser Kriterien? Herauskam, zu hohes Niveau, zu schwierig für die Klassenstufe und zu wenig Versuche, die anschaulich sind. Das hat er dann geändert. Sowas können wir ihm natürlich nicht sagen, hat er aber dann selbst abgefragt und er hat daraufhin dann auch eine Verbesserung seiner Note erreicht. Sind denn diese direkten Kommunikationsstränge zwischen Schülern und Lehrern, also die direkte Kommunikation im Unterricht, nicht wichtiger als diese anonymen Bewertungen im Internet bei Ihnen? Beides ist wichtig. Sie müssen sehen, nicht jeder Lehrer hat vielleicht die Souveränität, wenn er weiß, wer ihn benotet hat, dann nicht auf den Schüler zuzugehen und zu sagen, jetzt schlage ich zurück und zwar ich stehe am längeren Hebel. Da gibt es ein klares Machtgefälle und wir haben auch schon Beispiele, wo Lehrer das ausnutzen. Die direkte Kommunikation ist ganz wichtig, aber der Lehrer hat die Chance, jeden Tag die zu nutzen. Wenn er auf spickmich sieht, da ist er in bestimmten Kategorien, steigt er nicht so gut ab, kann er sich jeden Tag vor die Klasse stellen und fragen, was ist los, was kann ich besser machen, wie können wir gemeinsam gute Ergebnisse erzielen. Warum sind denn Kategorien wie cool und witzig oder beliebt wichtige Kriterien bei Ihnen für die Beurteilung von Lehrern? Cool und witzig. Es geht auch darum, wie gestaltet man einen Unterricht? Ist der so gemacht, anschaulich? Reißt er einen mit? Ist da ab und zu vielleicht auch eine Auflockerung drin? Ist es ein pädagogisch guter Unterricht, der Leute interessiert? Und da gehört natürlich auch ein witziges Rüberbringen des Stoffes dazu. Cool und witzig, natürlich das Ganze auch in der Jugend- und Schülersprache formuliert, damit eben die bewerten sollen, auch wissen, was gemeint ist. Sie werden sehen, wenn Sie drüber fahren, gibt es auch kleine Erklärungstexte, die das dann nochmal erläutert, was genau gemeint ist. Wenn Sie denn nach dem Richterspruch heute in Karlsruhe für Ihre Arbeit, für Ihr Portal irgendwelche Konsequenzen ziehen oder geht bei Ihnen alles so weiter wie bisher? Also wir verbessern spickmich ständig. Wir bekommen viele Anregungen von Schülern, aber auch von Lehrern, die sagen, was man noch besser machen kann. Zum Beispiel mehr Kategorien, genauer aufschlüsseln, was eigentlich das Feedback ist. Und jetzt mit dieser Rechtssicherheit durch den BGH wollen wir auch auf die vielen Anregungen eingehen und vielleicht den Lehrern auch noch mehr Auswertungsmöglichkeiten bieten, um zu sehen, okay, wie komme ich an, was kann ich besser machen.